Zehntens. Wer die Entstehung des Preises, den der Handelsbeflissene für irgendeine Ware verlangen kann, sich recht lebhaft vor Augen hält, der wird einsehen, dass schon bei diesem Anbeginn aller Tätigkeit des beweglichen Geistes das psychagogische Moment, die Witterung für die Wünsche, Begierden und momentanen Nöte des zu gewinnenden Käufers, kurz dasjenige, was zur vollendeten Höhe gebracht als die Ausnützung der Konjunktur bezeichnet wird, im Geiste des Beweglichen zu Vollendung und Meisterschaft herangezüchtet werden wird. So ist denn die seelische Vergewaltigung, wie sie im Erspähen des geeigneten Käufers, im Anpreisen, Aufschwätzen und Suggerieren der Ware sich bewährt, geradezu als erste und wichtigste Fähigkeit allen beweglichen Geistes in der Welt anzusprechen. Tritt mithin schon bei den primitivsten Stadien beweglicher Tätigkeit die Fähigkeit des Juden hervor, suggestiv auf den Fremden einzuwirken und ihm seinen Willen aufzuzwingen, so ist der Schwindel als wesentliche Waffe im Kampfe des Beweglichen wider den fassenden Geist seit Urzeiten anzusprechen. Und so müsste denn über dem Kapitel, das diesen Kampf zu behandeln unternähme, das Wort Schwindel in Riesenlettern prangen und die heranrollende Bewegung des Beweglichen, die den Feststehenden zu bewegen, zu stürzen, zu verdrehen versucht, ist als jene urgegebene Kraft und Eigenart des Judentums zu betrachten, der der Arier immer wieder widerstandslos unterliegt, so er nicht in unerschütterlicher Verwurzelung den ihm unverständlichen Gewalten zu trotzen weiß. Und Schwindel ist es, womit die Ghetto-Juden bei ihren ersten Versuchen, ihre seltsame Überlegenheit dem Arier gegenüber zu bewähren, wussten, Schwindel ist der Urgrund und das Gemeinsame ihres klettenhaften Zusammenhaltens. Schwindel sind die mannigfaltigen politischen Schlagworte, hinter denen verschanzt das eigentliche Ziel der Weltherrschaft des beweglichen Geistes so lange verborgen bleiben konnte. Schwindel ist das ungeheure Netz des Bankwesens, des beweglichen Kapitals, der Aktien, des Papiergeldes, der Valutaschwankungen und wie die Tausende von Methoden heißen mögen, mit Hilfe derer sich der Jude vorerst des wirtschaftlichen und schließlich des gesamten staatlichen Betriebes der Völker bemächtigt hat. Diesen Schwindel aber zu durchschauen und kritisch zu begreifen, ist für den Arier beinahe unmöglich. Denn wir haben es ja hier nicht mit Lüge zu tun, welche Lüge im Angesichte irgendeiner Wahrheit mit bewusstem Wegwenden und Wegschauen einem durch Wahrheitsleugnung erreichbaren Ziele zuliebe bewusst vollzogen wird, sondern eben mit jenem Verhalten der beweglichen Grundstruktur der Fassenden gegenüber, mittels welchem es jener immer wieder und wieder in der Welt gelingt, ihr rätselhaftes, unverständliches Anderssein oder Nichtsein zu verheimlichen. Aber ehe wir auf den mannigfaltigen Gebieten des wirtschaftlichen und staatlichen Lebens erforschen wollen, wie es den Juden gelangt, den Arier um die Rechte der Erstgeburt des fassenden Geistes zu betrügen, müssen wir aus einigen Beispielen erkennen lernen, wie es möglich wurde, dass der schwache, ohnmächtige, verachtete und scheinbar so machtlose Ghetto-Jude dem Deutschen sein Wollen ganz allmählich aufzuzwingen wusste, ohne dass dieser die rätselhafte Vergewaltigung überhaupt jemals erkannte. Der Schwindel des Einzelnen wird erst zur ungeheuren Macht dadurch, dass eine Schar von Genossen eingeweiht in das Ziel eines gemeinsamen, wohlausgedachten Betruges ihn bei diesem verwirrenden Geschäfte unterstützen. Dies Zusammenhalten aber und Zusammenarbeiten in der gleichen Lage befindlichen Artgenossen hat wahrlich nichts Befremdliches. Lässt es sich doch als biologisches Gesetz aufstellen, dass alle Völker und Menschengruppen unter dem Drucke gemeinsam erlittener Unterjochung zu innerer Gemeinschaft, zu treuem Zusammenhalten und Zusammenstehen wieder den übermächtigen Feind allüberall getrieben werden. Und während der Deutsche es heute erst langsam und allmählich erlernt und wird erlernen müssen, treu zum Stammesgenossen zu stehen, was ihm dank seiner Struktur bei der unendlichen Mannigfaltigkeit der Standpunkte die fassenden Geist vom fassenden immer wieder scheiden, wie die fest verfugte Pyramidengestalt von der danebenstehenden, leider zum Vorteile seiner Feinde so schwer fällt und so leicht durch feindliche Schlauheit erschwert werden kann, hat der Jude dank seiner Grundstruktur auch ohne jeglichen vereinenden Druck es leicht, sich mit seinen Stammesgenossen zu gemeinsamen Werke zu vereinigen. So sehen wir denn diese Gabe des trefflichen Ineinandergreifens, Zusammenspielens und sich in die Hände arbeitens der Beweglichen zu hoher Vollendung schon im Anbeginne des ersten Eindringens in deutsche Lebensbereiche sich entfalten. Und solche Genossenschaft wird und wurde bei den Juden seit je mit einem Terminus technicus benannt, der bezeichnenderweise in wörtlicher Übersetzung aus dem Hebräischen Chavrosso Freundschaft bedeutet. Denn Freundschaft im Sinne des beweglichen Geistes ist es ja, dies Zusammenhalten bei gemeinsamem Werke der Ausbeutung und des Betruges am Fremdlinge, am Goi. Und solche Chavrussen waren es, die das Hauptziel des beweglichen Geistes über Vorteilung des Arias mit der sicheren Unmöglichkeit entlarvt, durchschaut, erwischt zu werden, erreichen halfen. Und es wird deshalb von höchster Wichtigkeit sein, das Verfahren derartiger Chavrussen in ihren primitiven Anfängen aufs Genaueste zu verstehen, weil nach ihrem Bilde und Muster all das Ungeheure ausgeführt und erreicht wurde, womit das Judentum heutigen Tages Weltwirtschaft, Politik und Geistesleben geradezu unbestritten beherrscht. Zu diesem Zwecke werden wir eines weit berühmten Gewährsmannes Darstellung aus jenem 18. Jahrhundert, in welchem ja das Judentum nur hin und wieder aus den Ghettos hervorbrechend seine Überlistungskünste spielen ließ, hier zum Verständnisse heranziehen, eines Gewährsmannes, der ein weltberühmtes Buch geschrieben hat, dessen Berühmtheit sich allerdings gemeiniglich mit der Nennung seines so berühmten Titels begnügt, den Freiherrn Adolf von Knigge mit seinem Buche »Über den Umgang mit Menschen«. Bei seiner Beschreibung der Juden finden wir folgende höchst lehrreiche und für unsere Gesamteinsicht in das Wesen und Walten besagter Freundschaften höchst bedeutsame Schilderung.